Father, we just thank you for your faithfulness tonight. Vater, wir danken dir für deine Treue heute Abend. That goes before your grace, goes before your mercy. Die vor deiner Gnade und Barmherzigkeit geht. Where would we be without your faithfulness tonight? Wo wären wir ohne deine Treue heute Abend? Father, thank you for this beautiful church. Vater, danke für diese wunderschöne Gemeinde. Thank you for your awesome message. Danke für deine wunderbare Botschaft. Father, we just pray that you will make it alive in our hearts tonight. Vater, wir beten, dass sie lebendig wird in unseren Herzen heute Abend. Help us to cast anything aside. Hilf uns, alles beiseite zu schieben. They may hinder us from running the race tonight. Das uns daran hindert, das Rennen zu laufen heute Abend. And to receive the word in meekness. Und das Wort mit Sanftmut zu empfangen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. All right, John 21. Johannes 21. We shared about this just a week ago. Vor einer Woche habe ich darüber erzählt. Right, it is a post-resurrection time. Das war die Zeit nach der Auferstehung. Jesus died, has risen from the dead. Jesus war gestorben und von den Toten auferstanden. Nobody knows what happened to him. Niemand weiß, was passiert war. There were some reports that they found the grave empty. Wo er war, manche berichteten, dass das Grab leer sei. Some of the disciples did not believe that. Manche der Jünger haben das nicht geglaubt. Namely seven of them, so they went up to the Sea of Galilee. Sieben von ihnen gingen zum See Genezareth. Right. Fishermen, they just went right back into the old lifestyle. Die Fischer waren, die sind zurück in den alten Lebensstil. They had a 3.5 years of experience with the Lord. Sie hatten 3.5 Jahre Erfahrungen mit dem Herrn. They must have thought it was probably the biggest waste of time. Sie haben sich denken müssen, das war der größte Zeitverschwendung. Right. It's like, gee, we walked with the Lord for 3.5 years. Jetzt sind wir schon 3.5 Jahre mit dem Herrn zusammen gewesen. Now he's gone. Jetzt ist er weg. We might as well just go back fishing. Was soll man sonst tun? Gehen wir zurück fischen. Go back into our Egypt, right? Wir gehen zurück in unser Ägypten. Where we all came from, right? Wo wir herkamen. Let's see if our boats are still there. Schauen wir, ob unsere Boote noch dort sind. And they were, their nets were still there. Everything was the same. Die waren dort noch dort und auch die Netze waren noch dort. Alles war beim Alten. So Peter said to them, let's go fishing. Also sagte Petrus zu ihnen, geh mal fischen. Right, let's go fishing. So they all agreed, right? Geh mal fischen und alle waren einverstanden. They were all sentimental. Sie waren sentimental. Nobody stood up to Peter. Niemand hat dem Petrus konfrontiert. Nobody said, listen, Peter, remember what the Lord said. Niemand hat gesagt, hör doch mal, Petrus, erinnerst du nicht, was der Herr gesagt hat? Let's build ourselves up in the most holy faith. Bauen wir uns auf im allerheiligsten Glauben. They say, no, that's a great idea. Let's go. We'll go with you. Sie haben gesagt, na, gute Idee, wir gehen mit dir. So they were out the whole night fishing. Die waren die ganze Nacht hindurch fischen. And they caught zero. Und haben nichts gefangen. Now in verse 4. Right? In Vers 4. It was a frustrating night. Das war eine frustrierende Nacht. Nothing worked. Nichts hat funktioniert. Right? They probably must have got into a fight. A verbal fight. Sie haben sich sicherlich gestritten. It's your fault, Peter. Du bist schuld, Petrus. I told you we should have gone over there. Ich habe dir gesagt, wir hätten dorthin gehen sollen. We should have never come here. Wir hätten niemals hierher kommen sollen. What is wrong with you guys? Was ist mit euch los, Burschen? Right, you're gonna scare all the fish. That's why we can't catch any. Ihr werdet die ganzen Fische noch verscheuchen, dann werden wir keine fangen. Right, chaos during the night. Chaos in der Nacht. Right, night, you know, around them, night in their hearts. Die Nacht ist um sie herum und in ihnen drinnen. But then the verse 4. Und dann Vers 4. But when the day was now breaking, als aber schon der frühe Morgen anbrach, Jesus stood on the beach. Stand Jesus am Ufer. Right. It was morning and Jesus was there. Es war in der Früh und Jesus war dort. Greek says that it was an early morning. Im Griechischen kommt heraus, dass es sehr früh am Morgen war. And they were probably thinking about going back to the beach. Sie haben daran gedacht, wahrscheinlich zurück an den Strand zu gehen. And guess what? Jesus was already there. Und stellt euch vor, Jesus war schon dort. In Lamentations 3, 22 and 23. In Klagelieder 3, 23. Jeremiah had the darkest time of his life. Ist Jeremia durch die dunkelste Zeit seines Lebens gegangen. Just like these fishermen did. So auch wie diese Fischerleute. And he said, "This I recall to my mind." Und er sagte, ich erinnere mich an das. He said that his loving kindness never ceases. Seine Güte hört niemals auf. And his mercies are brand new every morning. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Every morning. Jeden Morgen. In Zephaniah 3:5. Zephania 3:5. It says that God brings his justice. Gott bringt seine Gerechtigkeit to light. Ans Licht. Every morning. Jeden Morgen. Right. We're talking about a morning tonight. Heute Abend sprechen wir über morgen. Tonight we're talking about a morning. In der Früh. Not in the morning that was. Nicht über den Morgen, der schon war. Right. But the morning that is yet to come. Sondern der Morgen, der kommt. Because God makes us go through dark times. Weil Gott lässt zu, dass wir durch dunkle Zeiten gehen. As a matter of fact, the Bible says that he himself dwells in a thick darkness. Die Bibel sagt sogar, dass er in tiefster Dunkelheit wohnt. In Psalm 18. Im Psalm 18. And in Psalm 25. Und in Psalm 25. Right. It says that he made darkness, thick darkness, his secret place. Steht, dass er seinen geheimen Platz in der tiefsten Dunkelheit hat. And the secrets of the Lord are those who fear him. Die Geheimnisse des Herrn sind jene, die ihn fürchten. You know, God reveals his secrets to us. Gott offenbart uns seine Geheimnisse. When we go through a difficult time. Wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen. When the night comes. Wenn die Nacht kommt. You know, we all get saved and say, wow, we think, wow, it's always going to be day. Wir alle werden gerettet und wir denken uns, wow, es wird immer Tag sein. Yeah, let Christ shine in your hearts. Ja, yes. Lass Christus in unseren Herzen scheinen. Yes, oh, let your face, let your glory shine on my desolate sanctuary. Yes, lass praise deine the Lord. Herrlichkeit auf meinen wüstes, leeres Jahrhundert scheinen. Desolate sanctuary, right? Okay, but the night comes. Aber der Abend, die Nacht kommt. And it comes when we don't expect it. Und sie kommt, wenn wir es nicht erwarten. We don't want night. Wir wollen die Nacht nicht. We don't want darkness. Wir wollen die Dunkelheit nicht. Right. We would like a light to shine all the time. Wir wollen, dass das Licht immer scheint. But we experience night. Aber wir gehen durch Nächte. But here's the point. Aber was ich sagen will. There is always a morning. Es gibt immer einen Morgen. It's either a morning or a rapture. Entweder einen Morgen oder die Entrückung. The times will come upon us. Die Zeiten werden kommen. And maybe for some it has already. Und vielleicht geht es manchen schon so. And how many times we were tempted like these fishermen? Und wie oft wurden wir versucht, wie diese Fischerleute, just to throw in a towel and say, forget about it. Das Handtuch zu werfen und sagen, vergiss es. The darkness is too dark. Die Dunkelheit ist zu dunkel. I can't handle it. I don't see anything. Ich kann das nicht bewältigen, ich sehe nichts. Right, that's why we have the God's word that is a light unto our feet, a lamp unto our path. Darum haben wir das Wort Gottes, was eine Lampe ist für unsere Füße und ein Licht auf unserem Weg. And it's so awesome to know that God is faithful. Und es ist so toll zu wissen, dass Gott treu ist. You know what in Hebrews it says? Wisst ihr, was es im Hebräischen sagt? It doesn't say God is faithful, it says God faithful. In Hebräer steht Gott ist treu. Right. What would happen if God wasn't faithful to give us mercies every morning? Was würde passieren, wenn Gott nicht treu wäre, uns jeden Morgen Barmherzigkeit zu geben? Psalmist says in Psalm 92. In dem Psalm 92. He says, I'll sing of your grace in the morning. Sagt er, ich singe von deiner Gnade in der Früh. But I'll declare your faithfulness during the night. Aber ich verkünde deine Treue in der Nacht. You know, this is what these fishermen failed to do. Das haben diese Fischerleute nicht geschafft. The very apostles of Jesus. Die Apostel von Christus. They did not declare God's faithfulness. Sie haben Gottes Treue nicht verkündigt. And they were way out of the will of God. Und sie waren ganz außerhalb des Willens Gottes. Way out there in the north, in a bush, in a sticks. Ganz da draußen irgendwo im Busch. Right, wrong place, wrong motives, wrong things, wrong time, everything is wrong. Falscher Zeitpunkt, falsche Motive, falscher Ort, alles war falsch. But then in the morning Jesus stood on the beach. Aber dann in der Früh stand Jesus am Strand. You know, oftentimes in our lives this is going to be our comfort. Und oft in unserem Leben ist das unser Trost. Right, God will teach us to find him in a thick darkness. Gott lehrt uns, dass wir ihn in der tiefsten Dunkelheit finden. Where he is going to be revealing his secrets to us. Wo er uns seine Geheimnisse offenbart. And this is how we are going to get to know God very intimately. Und so werden wir Gott sehr vertraut kennenlernen. I hate to say this. Ich sage das nicht gern. But I guess there is just no other way. Aber ich glaube, dass es nicht anders möglich ist. We don't like it. Wir mögen das nicht. But I guess there's just no other way. Aber ich glaube, dass es nicht anders möglich ist. And oftentimes we think, gee, what did I do wrong? Und oft denken wir uns, was habe ich denn falsch gemacht? I'm sure Peter, James, John and Philip and Thomas, they were asking like, what did we do wrong? Ich glaube, dass die Jünger gefragt haben, was haben wir falsch gemacht? I mean, all we did, we preached the message, people got saved, they got healed. Was wir getan haben, wir haben die Botschaft gepredigt, Leute sind gerettet worden, geheilt worden. And all these things have come upon us. Und alle diese Dinge sind über uns gekommen. Well, God ordains darkness, you know. Gott lässt die Dunkelheit zu. God let the night falls on us. Gott lässt die Nacht auf uns fallen. For one purpose. Aus einem Grund. Because of the morning. Wegen dem Morgen. I don't think any, you know, when you look at a solar day and night. Wenn du solar day and night, like, you know, 24 hours, you know. Den Tages-Nacht-Rhythmus dir anschaust. Right. There's rhythm day, night, day, you know. There is always in the night, but then there is a day. Gibt es immer die Nacht, aber auch immer den Tag. Right. The rain doesn't fall forever. Der Regen fällt nicht immer. Right. There is a sunshine shining beyond the thick, heavy clouds. Es gibt Sonne über den dicken, schweren Wolken. And sometimes this is going to be our only hope. Und manchmal ist das unsere einzige Hoffnung. It's like, man, everything is going wrong. Wenn alles daneben läuft. Everything is going wrong. Alles läuft schief. I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich tun soll. This is the last place I expected myself to be. Das wäre der letzte Ort, an dem ich mich selbst vorgestellt hätte. The situation is out of control. Mir mich selbst vorgestellt hätte. Die Situation ist außer Kontrolle. I'm like in a tunnel and I can't see the end. Ich bin in einem Tunnel und kann das Ende nicht sehen. Well, every tunnel has two ends. Jeder Tunnel hat zwei Enden. They're just different lengths. They're just different lengths. Nur auseinander halt. No, different lengths. Verschiedene Längen. That's it, right? Oh, morning. Morgen. Right. Have faith in God of the morning. Habt Glauben an den Gott des Morgens. If we want to see the morning, wenn wir den Morgen sehen wollen, we have to find God in the night. Müssen wir Gott in der Nacht finden. And this is the only thing that's going to keep us. Und das ist das Einzige, was uns erhalten wird. Until the morning. Was uns bewahren wird bis in an den Morgen. Sometimes I think of the life of Noah. Manchmal denke ich an das Leben Noahs. He was an old man. Er war ein alter Mann. You know, he built that ark for 120 years. Er hat 120 Jahre lang eine Arche gebaut. You know, I wonder with all these things that went against him. Und ich frage mich oft mit all den Widerständen, die er hatte. I wonder how many times he had to cling for morning. Ich frage mich, wie oft er sich an den Morgen klammern musste. How many times did his children maybe didn't want to build the ark? Wie oft wollten vielleicht seine Kinder nicht mitbauen an der Arche? He had a perverted and rebellious generation all around him. Um ihn herum war eine verdrehte Generation. All around him, right? And then sometimes probably his kids got rebellious too. Und oft wurden wahrscheinlich auch seine Kinder aufmüpfig. It's like, Dad, you're not paying us enough. We're not going to build this ark. Vater, du zahlst uns nicht genug, wir bauen jetzt nicht weiter. And how often he had to just cling for morning. Und wie oft musste er sich an den Morgen klammern? You know, no matter, you know, what the problems we are tonight. Egal, was für Probleme wir heute Abend haben. We may be going through difficult situations. Wir gehen vielleicht durch schwierige Situationen. You know, is this good? Thank you. Maybe we are going through difficult situations. Vielleicht gehen wir durch schwierige Situationen. Just think of this. Denkt an Folgendes. Maybe in the next day the things will be different. Vielleicht werden die Dinge anders sein am nächsten Tag. Right. Sometimes we have to think like this. Manchmal müssen wir einfach so denken. It gets so difficult that maybe tomorrow. Es wird so schwierig, dass vielleicht morgen. I'm not sure about today. Heute bin ich mir nicht sicher. It's like the only hope is like the next morning. Die einzige Hoffnung ist der nächste Morgen. And before the dawn breaks. Und bevor die Sonne aufgeht. Before the dawn breaks, Jesus stood on the beach. Bevor die Sonne aufging, war Jesus schon am Strand, am Ufer. Before we wake up in the morning. Bevor wir in der Früh erwachen. His mercies are brand new and fresh. Sind seine Barmherzigkeit neu und frisch. And God brings his justice to light. Und Gott bringt seine Gerechtigkeit ans Licht. How many people here tonight? Wie viele von euch heute? You don't have to raise your hand. Ihr müsst jetzt nicht die Hand heben. How many people get up before the sun rises? Wie viele stehen auf, bevor die Sonne aufgeht? Right. How many? Wie viele? Right. Disciples were there. Die Jünger waren dort. Working all night. Haben die ganze Nacht gearbeitet. Right. And before, as the day was breaking, Jesus was there already. Und wo die Sonne aufging, war Jesus schon dort. I mean, even if we make our bed in hell, he'll be there to catch us. Sogar wenn wir unser Bett in der Hölle machen, ist er dort, um uns aufzufangen. With his arms that are everlasting and they go underneath us. Mit seinen ewigen Armen, die unter uns sind. Right. Think about Daniel. Denkt an Daniel. Daniel spent the night in a lion's den. Daniel hat eine Nacht in einer Löwengrube verbracht. And it's interesting that King Darius. Und es ist interessant, der König Darius. It says when the day was breaking. Als die Sonne aufging, before, like when the first sun rays kind of like started popping up, you know. Als die ersten kleinen Sonnenstrahlen sich zeigten, he trusted God's mercy, right? Hat er Gottes Barmherzigkeit vertraut. He just ran to the pit, hoping that Daniel was still alive. Und er rannte zur Grube und hat gehofft, dass Daniel noch lebendig ist. Right? And he was. Und so war es auch. God was merciful to protect his life. Gott war es gnädig, sein Leben zu beschützen. Right? Jacob, the same thing. Auch bei Jakob. Right? In Genesis 32. In 1. Mose 32. Right? He met God during the night. Er traf Gott in der Nacht. And he started wrestling. Und er hat mit ihm gekämpft. He wrestled. Er hat gekämpft, right? gekämpft. Sometimes we wrestle with God at night. Manchmal kämpfen wir mit Gott in der Dunkelheit. It makes the night more difficult. Das macht die Nacht noch schwieriger. It's like we have all these things come against us. Wir haben all diese Widerstände. And there is God trying to comfort us. Und Gott versucht uns zu trösten. And we grab him by the collar. Und wir nehmen ihn beim Kragen. And we try to toss him on the ground, you know. Und wir versuchen ihn auf den Boden zu werfen. It's your fault, you know. Du bist schuld. Right? He wrestled, but then in the morning. Wir kämpfen, aber dann am Morgen. As the day was breaking. Wo die Sonne aufging. God blessed him. Als der Tag begann, hat Gott ihn gesegnet. Wo wären wir und was würden wir tun, wenn Gott nicht treu wäre? Ich weiß nicht, wie Gott das macht. Er wartet nur auf uns und er schläft nicht. God doesn't have a sleeping schedule, you know? Er hat keinen Schlafrhythmus. Right. He's waiting to bless us, to give us mercies before we wake up. Er wartet darauf, uns Barmherzigkeit zu geben, bevor wir aufwachen. Right. As the day was breaking, Jesus stood on the beach. Als der Tag begann, stand Jesus am Ufer. They didn't know who he was. Sie wussten nicht, wer das ist. Right. And he blessed them with the fish. Und er hat sie gesegnet mit Fischen. And he restored their lives. Er hat ihr Leben wieder gut gemacht. It was all in the morning. Alles in der Früh. And that's our life. Und das ist unser Leben. Right. But here's the thing. Aber hier kommt's. Right. Just wait until tomorrow. Warte nur bis morgen. How many people quit the church? Wie viele verlassen die Gemeinde? Because they couldn't wait until maybe next, you know, another week. Weil sie nur eine Woche nicht mehr warten konnten. How many people returned from the mission field, maybe? Vielleicht sind viele vom Missionsfeld zurückgekehrt. I quit the Bible school. Oder haben die Bibelschule abgebrochen, you know, because of no faith in tomorrow, you know? Weil sie keinen Glauben hatten an morgen. It is difficult, I know. Es ist schwer, ich weiß das. It gets tough at times. Es wird manchmal sehr schwierig. Things go against us. Wir bekommen Widerstände. Right. The darkness just falls on us. Die Dunkelheit fällt auf uns. And we don't know where we are. Und wir wissen nicht, wo wir sind. But we know that God dwells in thick darkness. Aber wir wissen, dass Gott in der tiefsten Finsternis wohnt. And he made it our darkness, he made it a secret place. Und unsere Finsternis macht er zu einem geheimen Ort. It's like, shh, I have secrets for you. So, shh, ich habe Geheimnisse für dich. Who is this? Wer ist das? Right, like God called Samuel in 1 Samuel 2. Right? Gott hat Samuel gerufen, 1. Samuel 2. He says, Samuel, Samuel. Er sagte, Samuel, Samuel. He kept on going to Eli. Und der ist immer wieder zum Eli gegangen. Right? But God was calling him, you know, aber Gott hat ihn gerufen. You know, God has his secrets in darkness. In den Dienst berufen. Gott hat Geheimnisse in der Dunkelheit. You know, all the darkness we had as individuals and as the church. Wisst ihr, all die Finsternis, die wir als Einzelne haben und auch als Gemeinde? You know, like, you know, looking back, it's like, wow, God just made something beautiful out of it. Wenn wir zurückschauen, dann sehen wir, dass Gott etwas Schönes daraus gemacht hat. Right, and it's like sometimes, like. If we wouldn't walk with God, no darkness would fall upon us. Und wenn wir nicht mit Gott wandeln würden, würde gar keine Finsternis auf uns fallen. It's just the nature of the walk with God. Es ist einfach das Wesen des Wandels mit Gott. We will lose everything our natural that we have. wo wir alles Natürliche, was wir haben, verlieren. Our natural flashlight, unsere natürlichen Taschenlampen. Right, our natural wisdom and perceptions, unsere natürliche Weisheit und unsere Blickwinkel. Ich habe genug Weisheit und Erkenntnis, dass ich durchs Leben komme. Und dann bewirkt Gott, dass die Finsternis auf uns fällt. And our light goes out. Und unser Licht geht aus. Because our wisdom and our knowledge about this life only goes so far. Weil unsere Weisheit und Erkenntnis über dieses Leben nur begrenzt ist. And God is like, gee, what are you going to do now? Und Gott sagt, na, was wirst du jetzt machen? We can't see God, but God can certainly see us. Wir können Gott nicht sehen, aber er kann uns ganz sicher sehen. He knows our path. Er kennt unseren Weg. Right. He's the same yesterday, tomorrow, and in the morning. Er ist derselbe gestern, heute und am Morgen. Just think about it. Tomorrow, God's going to be the same as tomorrow morning, as He was 10,000, oh no, 10,000, okay, 10,000 mornings ago. Denkt daran, morgen früh wird Gott derselbe sein, wie er vor 10.000 Morgen war. And we lose our compass, we lose like, you know, orientation. Wir verlieren unseren Kompass und die Orientierung. Right, but God knows where we are. Aber Gott weiß, wo wir sind. Right, and it's just up to us to find God. Und es liegt an uns, dass wir Gott finden. Right. Just in closing. Zum Abschluss. All right, Jesus stood on the beach. Jesus stand am Ufer. Well, when the day was breaking. Als der Morgen anbrach. Jesus was already there. War Jesus schon dort? In Matthew, I think it's 27. In Matthäus, ich glaube 27. I love this on Sunday morning. Das liebe ich am Sonntag früh. Right, Mary Magdalene and Mary. Sind Maria Sister Martha. Maria Magdalena und Maria, die Schwester der Martha, they ran to the tomb, zum Grab gerannt, thinking we're gonna beat the, you know, we're gonna beat the Lord. Und gedacht, wir werden dort schneller sein als der Herr. Right, right, we'll be faster than him. Ja. Like we'll, you know, we'll get there before anything happens. You wir know? Werden dort schneller hinkommen, bevor irgendwas passiert. So they got there. So kamen sie dorthin. And guess what? God beat them. Und wisst ihr, Gott war schon dort. He already rose from the dead. Er war schneller. Er ist vom den Toten auferweckt. And he sent two angels. Und er sandte zwei Engel. Right, he says, you two guys sit on the big rock. Er sagte zu den zwei Engeln, setzt euch da auf den großen Fels. Because in about 5 minutes I got two ladies. Weil in ungefähr 5 Minuten kommen zwei Damen. You know, they'll ask you some questions. This is what you'll tell them, right? Die werden euch was fragen und ihr sollt ihnen das und das sagen. And they came thinking the Lord is dead. Und sie kamen und dachten, der Herr ist tot. Right, how many times we wake up in the morning thinking God is dead? Wie oft wachen wir auf in der Früh und denken, Gott ist tot? And he beat us by giving us mercy. Und er war schneller, indem er uns Gnade gibt. And they said, why do you seek living among the dead? Und die sagten, warum sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Like he's gone. He'll catch up with you. Don't worry. Der ist weg. Er wird euch schon einholen. Macht euch keine Sorgen. Jesus stood on the beach. Jesus stand am Ufer. And just in closing. Zum Abschluss. This word stood. Dieses Wort stand. It's the same word that is used in Mark 10. Ist das gleiche Wort, was auch in Markus 10 verwendet wird. And here's the scenario. Right? Und da diese Szene müsst ihr euch vorstellen. Everybody's going to Jerusalem. Jeder geht nach Jerusalem. I don't know how many hundreds of people. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Menschen. And if, I think it's 40 something verse blind Bartimaeus. Ich glaube, wäre es irgendwas in den 40ern, der blinde Bartimäus ruft, Sohn Davids, sei mir gnädig. And watch this. Und schaut euch das an. He is the Christ with the eternal purpose. Er ist der Christus mit der ewigen Absicht. He is going to the cross. Er geht ans Kreuz. To pay the price for all of us. Um für alle, für uns alle den Preis zu bezahlen. He's got hundreds of people looking up to him. Er hat hunderte von Menschen, die aufschauen zu ihm. Which he never cared, by the way. Was ihm übrigens egal war. Right. He's got all these people, right? Cows all diese, and horses and commotion. And, all diese Menschen, Kühe, Pferde, ein großer Auflauf. And then blind Bartimaeus called upon Jesus. Und dann ruft der blinde Bartimaeus nach Jesus. And he said, Son of David, have mercy on me. Er sagt, Sohn Davids, sei mir gnädig. And it says, Jesus stood still. Und es heißt, Jesus stand blieb stehen. Still, right? He stopped. Right? Er stoppte. And everything else stopped. Und alles andere hat gestoppt. I'm just thinking of a heavenly host of angels. Ich denke an die himmlischen Heerscharen. God managing the whole universe. Der Engel und Gott, der das ganze Universum managt. Right? Knowing the name to every star. Der von jedem Stern den Namen kennt. Running everything, you know, holding whole life. der alles in der Hand hat und unsere Leben auch. And in Luke 18, when we call for the mercy, I bet you everything stops. Und in Lukas 18, ich stelle mir das so vor, wenn wir um Gnade rufen, dann hält alles an. God stops all the business. Gott hört auf mit allem Geschäft. To come and restore us. Um zu kommen und uns zu helfen. I mean, son of God stopped for blind Bartimaeus. Der Sohn Gottes hat angehalten für den blinden Bartimäus. Because he believed in mercy. Weil er an die Gnade geglaubt hat. You know, tomorrow there is mercy. Morgen gibt es Barmherzigkeit, Gnade. Before I wake up. Bevor ich aufwache. The last 2 weeks I had to wake up like at 3:30, you know. Die letzten 2 Wochen musste ich immer 3:30 aufwachen. You know, there is mercy. Aber es gibt Gnade. Before we open our eyes. Noch bevor wir unsere Augen öffnen. Right. Jesus stopped. Jesus hat angehalten. And Jesus stood on the beach. Und Jesus stand auch am Ufer. And it's awesome. Und das ist erstaunlich. And sometimes this is going to be our only hope. Und manchmal ist das unsere einzige Hoffnung. Right. Hope in tomorrow. Die Hoffnung auf morgen. The whole day is a disaster. Der ganze Tag ist ein einziges Unglück. The whole 3.5 weeks were disaster. Die ganzen 3.5 Wochen waren schrecklich. Let's just stick together. Maybe you know there is a tomorrow. Halten wir zusammen. Es gibt einen Morgen. We'll see what God will do tomorrow. Wir werden sehen, was Gott morgen tun wird. So I love this. You know, ich mag das. Jesus, before the day was breaking, Jesus stood on the beach. Bevor der Tag anbrach, stand Jesus am Ufer. Awesome. Erstaunlich. Right, let's pray. Beten wir. Father, we just thank you tonight. Vater, wir danken dir einfach heute Abend. Thank you that you are faithful. Danke, dass du treu bist. Thank you that your mercy endures forever and ever and ever and ever. Danke, dass deine Gnade ewig und ewig und ewig währt. And it is for your mercy that we are not consumed. Und wegen deiner Gnade leben wir noch. Lord Jesus, as you prayed for Peter that his faith doesn't fail in your mercy. Herr Jesus, so wie du gebetet hast für den Petrus, dass sein Glaube an deine Gnade nicht versagt. God, we pray for this church, Lord. So beten wir auch für diese Gemeinde, Herr. We pray for the believers and pastors and Christians that are struggling. Wir beten für die Gläubigen und Pastoren und Christen, die Schwierigkeiten haben. And just pray for those that are struggling in their race. Wir beten für die Schwierigkeiten haben im Rennen. That they'll maybe never get a mercy. Dass sie vielleicht niemals Barmherzigkeit erlangen. Father, there is mercy every morning. Vater, es gibt jeden Morgen Barmherzigkeit. God, help us never to forget this. Hilf uns, dass wir das nie vergessen. Almighty God. Allmächtiger Gott. Bless the rest of the service. Segne den restlichen Gottesdienst. And once again we pray for Pastor Rob. Und wir beten noch einmal für Pastor Rob. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.